Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho vinja charana sampanno sugato. Lokavidu anutaro purisa dhamma sarati satta deva manusanam buddho bhagava ti svakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipassiko opanayiko pacchattam veditambo vinyuhi ti supatipanno bhagavato savaka sangho Ujupatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samichipatipanno bhagavato savaka sangho Yadidam chattari purisayugane artha purisapugala Ese bhagavato savaka sangho Ahuneyo, pahuneyo, dakhineyo, anjali karaniyo Anuttarang punyakhetang lokasa ti evang buddhang sarantanang dhammang sangang cha bhikkhavo bhayam va chambitattam va lomahamso nahe sati ti. So, wir sind in dem zweiten Abschnitt von unserer Sutra. Auf der Seite 390. Nummer 10. Und es sagt, und wie Ananda ist ein Schüler in höherer Schulung, einer, der den Weg betreten hat. Also wir haben gestern erklärt, dass es handelt sich um einen Seka, der entweder erste oder zweite oder dritte Frucht des Weges schon realisiert hat. Er hat unmittelbar dieses Objekt, wenn man das als Objekt nennen kann, weil Objekt ist etwas, an was der Geist hängen kann. Und Nirvana ist eben das, wo man kein Geist hängen kann. Deswegen ist es in diesem Sinne, kann man sagen, kein Objekt. Trotzdem, man kann es als Objekt der Befreiung bezeichnen. In dem es ist mit Apramana Panya, Apramana Panya, das heißt mit einer Weisheit verbunden, die keine Grenzen hat, keine Hindernisse hat. Wenn man diesen in buddhistische Lehre, wie ist normalerweise der Fortschritt in der Lehre erklärt? Erst man hat entwickelt Weisheit in der Welt, indem man sieht die fünf Aggregate und so weiter. Und man benutzt dazu eigentlich diese Geist, das noch mit sinnlichen Objekten verbunden ist. Diese Weisheit, das noch mit sinnlichen Erfahrungen verbunden ist, heißt also Kama Dhatu Weisheit, heißt kleine Weisheit, weil es mit kleinen Objekten verbunden ist. Die Weisheit die man entwickelt auf Grundlage von feineren Objekten oder von formlosen Objekten im Zustand von Versenkung. Das heißt, große Weisheit, in dem diese Weisheit Unterscheidung basiert auf diese feinere Formen und formlose Objekte, die der Geist damit verbunden ist, kann dann große Weisheit betrachten, indem er dann betrachtet die Vergänglichkeit von diesen Objekten mit viel feinerem Geist. Und dann gibt es grenzlose Weisheit, und das ist die Weisheit, das überschreitet klein und groß. Das ist dann Weisheit von Nirvana. Und einer, der also Sekha ist, einer, der den Weg betreten hat, er kann nicht mehr von dem Weg weggehen. Der Weg wird ihn dann in Sicherheit bringen. Wenn er nicht Bodhicitta, also dieser Geist von Bodhisattva, das zu dem Zustand von Buddha führt, entstehen lässt, dann auch wenn er sich nicht sehr große Mühe gibt, kann er in diesem Zustand, so erklärt Abhidharma, nur 7 Leben in Samsara bleiben. Dann bestimmt wird er sein Geist frei von Upadhi. Was heißt Upadhi? Sehr wichtig zu verstehen. Upadhi sind die Substratum im Geiste oder sind die Samen im Geiste von Anhaften, die aufgrund von Tanha, von Durst oder von Ansichten Geist sozusagen binden an die Objekte. Indem man unmittelbar dieses Objekt von Befreiung, aber vorsichtig, man kann es nicht wirklich Objekt nennen, aber wir benutzen es im Sinne von Objekt, also Gebiet von Befreiung. Wenn man es unmittelbar realisiert hat, dann man wird sehr sensitiv gegenüber sogenannten Anusayas, die Tendenzen des Geistes, anzuhaften. Und Anhaftung, wie wir erklärt haben in der buddhistischen Lehre, ist vor allem Anhaftung an Empfindungen. Deswegen der Buddha, wie wir erklärt haben, er erklärt den Weg zur Befreiung entweder durch Vipassana an die 5 Aggregate, das das Ganze enthält, oder Vipassana auf Empfindungen, das eigentlich auch das Ganze enthält, indem man kann nur richtig die Empfindungen verstehen, indem man versteht, dass dieser samsarische Geist ist auf diese Empfindungen basiert und auf Empfindungen, die mit Anhaften an Angenehme wegstoßen von Unangenehmen und Verblendung gegenüber Neutrales basiert ist. Dieser samsarische Geist ist darauf basiert. Und von samsarischem Geist kommt, wie bedingte Entstehung erklärt, kommt Anhaftung an Empfindungen. Von Anhaftung an Empfindungen kommen dann neue Karma, die dann an Existenz binden. Dann erst Buddha erklärt, dieser samsarische Geist, mit dem wir die Wesen geboren sind, ist basiert auf Nichtwissen, und durch Nichtwissen kommen die Willeformationen zustande, durch Willeformationen, die unsere samsarische Geist, und durch samsarische Geist kommt dann Anhaftung an Gefühle, die immer zusammen ist mit Anhaftung an Wahrnehmungen, die Anhaftung an Wahrnehmungen und Anhaftung an Gefühle spielen dann entscheidende Rolle im Prozess von samsarischen Geist. Deswegen der Buddha heißt obwohl Gefühle und Wahrnehmungen auch Sanskaras ist, die sind zusammengesetzt. Buddha erklärt diese als andere Khandas, fünf Khandas. In fünf Khandas gibt es Khanda oder Aggregat von Gefühlen, Aggregat von Wahrnehmungen und Aggregat von Formationen. Die Gefühle und Wahrnehmungen sind auch Formationen, aber indem sie so wichtig sind in Formierung von samsarischen Geist, werden sie als getrennt genannt, wichtig zu verstehen. Deswegen dieser Prozess von Wahrnehmung, Prozess von Befreiung eigentlich ist essentiell in diesem Prozess zu verstehen, eben Empfindung und Wahrnehmung, die Geist, unterscheidende Geist und Anhaftung an unterscheidende Geist dann zustande bringen. Also wenn wir die Empfindungen verstehen, der Geist wird sensitiv und wird auch Anhaftung an unterscheidende Geist verstehen können, und dann an die Objekte, die durch unterscheidende Geist wahrgenommen werden. Das ist unsere Kreis, Teufelskreis von den Fesseln, samsarischen Fesseln. Wenn wir diesen Kreis richtig verstehen, dann meditieren wir richtig. Wenn wir es nicht richtig verstehen, meditieren wir nicht richtig. In der buddhistischen Lehre dann wird besonders betont, also in Theravada und auch im nördlichen Buddhismus, besonders in allen Schulen von Buddhismus, aber mindestens Theravada und nördlicher Buddhismus, das den Weg von Bodhisattva erklärt, wird besonders betont, dass dieser Teufelskreis ist Leerheit. Wenn man das versteht, kann man den Geist von Upadi, von Substanzen, die den Geist an Welt binden, befreien. Wenn nicht, eben wird man nicht den Geist befreien können. Und der Geist wird dann nicht, wie der Buddha erklärt, Anidasanam, Anantam, Sabato Pabam, was heißt das? Nicht manifestiert. Nirvana, also wird, oder Zustand von Befreiung wird erklärt als Zustand, wo das nicht manifestiert ist. Nicht manifestiert ist zu den unterscheidenden Denken, das endlos ist und das leuchtend ist. Dieses Zustand ist zu erreichen. Und einer der unmittelbaren Erfahrungen von Nirvana oder von Leerheit, von bedingten Entstehung, von Soheit, von bedingten Entstehung, was enthält alle Objekte von unseren weltlichen Erfahrungen, versteht und unmittelbar erlebt hat, was passiert mit solchen? Sehr wichtig zu verstehen. Er dann sieht nicht nur die Betriebungen des Geistes und des Gemüts, er sieht auch und ist entsetzt von den Tendenzen, sogenannte Anusayas, zu den Fesseln. Sein Geist wird sehr sensitiv, deswegen er sieht sogar die Tendenzen von den Fesseln. In Mahamalunka Sutta, Sie können später studieren, wenn Sie Interesse haben. Der Buddha fragt den Mönch Mahamalunka, ob er, wie er versteht, die fünf niedrigeren Fesseln. Die fünf niedrigeren Fesseln sind die Fesseln, die die Wesen an niedrigere Zustände von Existenz binden. Diese Fesseln hat ein Anagami, einer, der geboren wird, der nie wiederkommt zu niedrigeren Bereichen von Welt, wird er dann völlig verlassen können. Deswegen seine Befreiung ist garantiert, entweder im Moment von Tod, weil sein Geist ist schon sehr sensitiv, oder in nächster Existenz, das besonders günstig wird. Jetzt, der Malunka sagt, dass die fünf niedrigeren Fetten, er natürlich als Bhikkhu erkennt sie, das ist die Sakaya Ditti, Ansicht von Persönlichkeit als etwas Wahres. Das ist dann Zweifel und das ist dann Anhaftung an Rituale als Mittel zur Befreiung. Das ist eigentlich besonders stark im Hinduismus, nicht so stark in anderen Religionen. Und dann die sinnliche Begierde zu den sinnlichen Objekten und Tendenz wegzustoßen, die sinnlichen Objekte. Diese fünf Fesseln sind dann beseitigt von einem, der höhere Zustand in der Meditation erreicht hat, deren Geist sehr sensitiv ist und sehr bewusst von den Fesseln von Anhaftung an Gefühle. Seine Fähigkeiten sind dann sehr entwickelt. Jetzt, der Buddha sagt, eigentlich einer, der seinen Geist entwickelt, er ist nicht nur bewusst von diesen Fesseln, er soll sehr, sehr bewusst sein von den Anusayas, von den Tendenzen zu diesen Fesseln. Und er ist entsetzt von diesen Tendenzen. Deswegen, indem er entsetzt von diesen, denn hier wird erklärt, wenn da ein Bhikkhu mit dem Auge eine Form sieht, entsteht in ihm alle diese verschiedenen Gefühle, die wir schon kennen, als auch er fühlt sich von dem entstandenen angenehmen Zustand, dem entstandenen unangenehmen Zustand und dem entstandenen sowohl angenehmen als auch unangenehmen Zustand beschämt, gedemütigt und angewirdet. Was bedeutet das? Er sieht sehr klar nicht nur die Fesseln, er sieht sehr klar auch, indem seine Sinnen so entwickelt sind, auch die Tendenzen, sogenannte Anusaya. Anusaya heißt Anu heißt Nähe und Saya heißt Liegen. Das heißt, die Tendenzen, die liegen in der Nähe von Bewusstsein und dann tendieren das Bewusstsein, in der Bewusstsein dann entsteht eine Tendenz zu anhaften an angenehme, wegstoßen unangenehme und Verblendung von nicht angenehmen und nicht unangenehmen. Er sieht das alles, wie hier geschrieben wird, mit er ist beschämt davon, weil er weiß, dass sehr klar und sieht sehr klar, nicht, dass er Bücher gelesen hat, aber durch Sehen von eigenem Geist, der entfaltete die Sinnen. Er ist so beschämt, dass noch in ihm diese Tendenzen existieren. Und er ist gedemütigt, angewidert. Er ist entsetzt von allen diesen Sachen. Das haben wir erklärt. Er hat Schnauze voll von allen Gefühlen. Er hat wirklich Schnauze voll von allen Gefühlen und er will dann sich bemühen, damit sie nicht mehr kommen. Dann er ist in diesem Sinne ein wahrer Schüler von Buddha, in dem er sieht sehr klar das Leiden von Samsara und diese Erfüllung, oder wie kann man sagen, die Wonne, Wonne kann man sagen, die Wonne von dem Zustand, wo der Geist nicht mehr an irgendwelche Substanzen gebunden ist. Diese Tendenzen ist nicht anderes als Bündnis an Substanzen oder an etwas Festes im Geiste, wo in der Tat nichts Festes gibt. Die wahre Natur des Geistes ist Leerheit und das hat er unmittelbar erfahren. In Bezug zu dem, was wir jetzt lernen, es gibt in der Sammlung der mittleren Gespräche ein auch sehr interessantes Sutra, das direkte Bezug mit dem, was wir jetzt lernen hat. Und die heißt wie Lakutikopama Sutta. Ich habe gerade nachgeblättert. Lakutika heißt Wachtel. Aber ich weiß nicht, was Wachtel bedeutet. Das ist ein Vogel. Ein kleiner Vogel. Kleiner Vogel. Und kann die Eier essen. Diese kleine Eier zum Essen. Na prima. Also, ich spreche nicht jetzt über diese Sutta, das ist eine interessante Sutta. Da der Buddha erklärt, es gibt vier Sorten von Personen. Vier Sorten von Personen, die den Weg üben mit der Absicht, sich von dem Leiden zu befreien. Und eigentlich, was er beschreibt, ist nichts anderes als verschiedene Entwicklungen von Entfaltung von den Sinnen, die wir in unserem Sutra besprechen. Dann er sagt, es gibt Bhikkhus oder es gibt Leute, die verstehen die Wichtigkeit von Loslassen, von Entsagung. Er spricht von Bhikkhus, weil er war in Mitte von den Bhikkhus, aber eigentlich alle sind gemeint. Man braucht nicht unbedingt ein Bhikkhu sein, ein Mönch sein, um hohe Zustände von Befreiung zu erreichen. Aber Buddha spricht von Bhikkhus, weil er war in der Mitte von Gemeinde, hat er dieses Sutra gesprochen. Dann er sagt, es gibt Bhikkhus oder es gibt für uns Meditierenden, die Wichtigkeit von Entsagung, von Loslassen schon verstehen. Aber wenn sie beachten nicht an die Sinnen, wenn ein angenehmes Objekt da ist, sie greifen zu, wenn unangenehmes Objekt da ist, sie stoßen das weg, und wenn neutrales Objekt da ist, sie sind verblendet. Solche dann werden lange üben müssen, bis sie zur Klarheit kommen. Dann gibt es, und er sagt, dass, weil diese Leute haben Indriyananata, bei diesen, diese Indriyananata, die Verschiedenheit von den Sinnen, die Sinnen laufen hin und her, ist sehr, sehr groß. Einmal dies, einmal jenes. Und so sind sie immer unruhig. Dann gibt es zweite Klasse von denen, die Wichtigkeit der Entsagung verstanden haben. Und sie, wenn ein angenehmes Objekt kommt, erscheint diese Anhaften, dann sie kämpfen dagegen und sie wollen das mit Kraft bedrücken. Wenn diese Tendenz wegzustoßen kommt, sie wissen, dass es nicht gut ist und sie kämpfen dagegen. Und wenn Verblendung kommt mit neutralem Objekt, sie kämpfen und bedrücken das. Und indem sie es mit Kraft bedrücken, sie sind auch selbst bedrückt. Na, diese, sagt der Buddha, in denen auch gibt es diese Verschiedenheit von Fakultäten, und die werden auch natürlich unruhig, indem sie noch auf solche grobe Ebene mit den Fakultäten umgehen. Dann gibt es dritte Kategorie von Personen, sagt der Buddha, die, wenn diese Tendenzen da sind, sie haben entwickelt Achtsamkeit, aber die Achtsamkeit hat noch Lücken. Und in diesen Lücken, sie dann kennen noch Anhaften an Angenehme, sie kennen noch wegstoßen, die Unangenehme und zu Verblendung kommen. Aber diese, sagt der Buddha, obwohl natürlich sie sind schon in viel feinerem Zustand von Sinnen, die sind auch mit Verschiedenheit, mit Indriya Nanata verbunden. Und dann gibt es vierte Kategorie von Personen, die nie ihre Achtsamkeit verlieren. Es gibt keine Lücken in der Achtsamkeit. Das heißt, sie anwenden immer Konzentration. Und diese Tendenz dann in diesen Wesen dann hört auf. Und der Geist dann hat Freiheit gegenüber Gefühlen. Diese vier in Lakutikopama Sutta, diese vier Sorten von Personen, der Buddha erklärt, und die haben direkte Beziehung zu das, was hier erklärt wird. Solange man mit ziemlich unentwickelte Sinnen arbeitet, man hat Tendenz, die diese entweder sich verlieren in den Sinnen, oder sie mit Kraft bedrücken und sein Geist wird unruhig. Dann fängt man an, der feinere Sinnen hat, der schon, besonders wenn er schon Objekt der Befreiung unmittelbar gesehen hat, er weiß, dass diese Tendenzen des Geistes zu, und des Gemütes zu Betriebung kann man nur effektiv durch Achtsamkeit, durch Kontinuität in Achtsamkeit bekämpfen. Aber bei so lange er nicht Arahat ist, seine Achtsamkeit kann noch Lücken haben. Aber wenn einer ein Arahat ist, die Achtsamkeit hat keine Lücken mehr. Deswegen, wie wir gesagt haben, was ist der Zustand von einem Arahat? Seine Achtsamkeit hat keine Lücken, dann die Gleichmut des Geistes wird gereinigt. Er bleibt immer im Zustand von gereinigten Gleichmut in Bezug auf die sechs Sinnen. So, er sozusagen, er empfängt nicht mehr Bündnis an Gefühle, und indem er nicht mehr empfängt Bündnis an Gefühle, er nicht mehr empfängt Bündnis an diesen unterscheidenden Geist, das an Gefühlen gebunden ist. So bekommt er große Freiheit. Also Zustand von Arahat oder von dem Buddha ist ein Zustand, wo er sozusagen nicht empfängt. Wir haben schon erklärt, Empfindung eigentlich kann man erklären als Empfang von dem Objekt, von den sechs Objekten der sechs Sinnen. Das ist Wesen von Vedana. Auf Sanskrit oder Pali, manchmal ist es sehr nützlich, die Sprachen zu studieren. Vedana ist deriviert von dem Sanskrit-Wurzel Vid, so wie Vidya, Wissen. Vedana ist eigentlich Wissen, mit Wissen verbunden. Wenn man Empfang von dem Objekt ist, wissen wir das Objekt. Und Wissen von dem Objekt ist dann auch Erfahren, Objekt erfahren. Und Erfahrung von dem Objekt ist genau Empfindung, Vedana. Und diese Erfahrung dann spielt, wie wir erklärt haben, entscheidende Rolle in Formierung von der unterscheidenden Geist. Dieser unterscheidende Geist, wenn er an Gefühle hängt, ist er parteiisch. So wird es geklärt als Zustand von unheilsamen Geist. Und nach der Abhidharma-Lehre, alle Zustände von heilsamen Geist sind Zustände von unparteilichen Geist. Und dieser Zustand von unparteilichen Geist, technisch in der Theravada-Lehre, heißt Tatra Majjatata. Tatra Majjatata bedeutet wörtlich Tatra, dort, Majjatata, dort in der Mitte stehen. In der Mitte von wo? Von was? In der Mitte. Das heißt, in in einem Geist, das nicht folgt, diese Neigung zu anhaften an Angenehme und mit Gewalt widerstoßen das Unangenehme. Das heißt Tatra Majjhatata, da stehen in der Mitte. Nach der Abhidharma-Lehre, alle heilsame, gesunde Zustände des Geistes und des Körpers sind Zustände mit Tatra Majjhatata verbunden, mit Dastehen in der Mitte. Dastehen in der Mitte, unparteilich. Also, wenn diese Unparteilichkeit da ist, dann dieser heilsame Geist wird mit Weisheit verbunden. Wenn diese Unparteilichkeit nicht da ist, dann heilsamer Geist wird nicht wirklich heilsamer Geist. In dem Sinne, dass es nicht zu wahren Läuterung des Geistes führen kann. Läuterung des Geistes, Voraussetzung für wahre Läuterung des Geistes ist dieser Zustand von Tatra Majjhatata. Jetzt, wenn einer unmittelbar Objekt der Befreiung erfahren hat, er gibt sich wirklich Mühe, in diesem Zustand von Tatra Majjhatata zu bleiben, in diesem Zustand von Unparteilichkeit zu bleiben. Wenn jemand nicht unmittelbar diese Lehre verstanden hat, dann wird diese, man wird nicht so tichtig in der Bemühung, in diesem Zustand zu sein. Dann, wenn einer der sensitive sechs Indriya, der entfaltet hat, die sechs Indriyas, wenn dann in ihm dieser Zustand von Tatra Majjhatata weggeht, er leidet. Er ist entsetzt. Er ist, hier wird es auf, ich kann nicht so schönes Deutsch, muss ich das, er wird beschämt, gedemütigt. Er fühlt sich, er ist sozusagen in einem Zustand von Leiden. Und er weiß, dass er übt die Lehre, um Leiden zu verlassen. Und Leiden zu verlassen, er weiß sehr klar, einziger Weg ist loszulassen. Und der Weg loszulassen ist, Gleichmut zu entwickeln. Ohne Gleichmut wird man nie imstande sein, loszulassen. Aber vorsichtig, wir haben schon erklärt, Gleichmut hier heißt Gleichmut gegenüber den Gestaltungen der Wille, nicht Gleichmut von Gefühl. Das heißt, er hat immer neutrales Gefühl. Er kann sehr angenehme Gefühle erleben, er kann auch sehr unangenehme Gefühle erleben, aber er weiß, dass da keine Substanz ist. Wenn er das sehr klar sieht, er sieht auch sehr klar, dass in diesem Subjekt und Objekt auch in der Tat keine Substanz ist. Er sieht sehr klar, dass diese Substanz in sich selbst und in der Welt das Selbst erfahrt, ist ein Traum, eine Illusion. Deswegen seine Sinnen sind entfaltet. Er ist sehr sensitiv und er bemüht sich, ohne Lücken die Achtsamkeit zu üben. Und was ist Wesen von Achtsamkeit? Das haben wir schon erklärt. Das ist klare Artikulation. Ich finde kein besseres Wort. Klare Artikulation von den sechs Objekten der Sinnen im Geiste. Wenn diese Objekte der Sinnen klar artikuliert sind im Geiste, das heißt, sein Geist wackelt nicht, wenn ein anderes Objekt kommt. Er bleibt ruhig. Er kann Gleichmut üben gegenüber Formationen, gegenüber den Tendenzen zu anzuhaften und zu wegzustoßen mit Gewalt. Dann, wir haben schon gesagt, dann seine Körpertaten, seine Sprache und sein Denken ändert sich, weil seine Sinnen sind entfaltet. Und das heißt Transformation von den unterscheidenden Bewusstsein in Weisheit. Nichts anderes. Der eine, der ein Arahat ist, oder der ein Buddha ist, was hat er zustande gebracht? Er hat diese unterscheidende Bewusstsein in Weisheit verwandelt. Durch was? Durch Entfaltung der Sinne. Diese Sutta heißt eben Entfaltung der Sinne. Dann wir sollen richtig verstehen, was Entfaltung der Sinne bedeutet. Die fünf Gefühle, wir haben schon darüber gesprochen, sind auch in der buddhistischen Lehre, das sind Sinnen. Das sind Fähigkeiten. Sinne, Indriya, eigentlich wörtlich übersetzt heißt Fähigkeit. Oder Fähigkeit zu was? Fähigkeit zu Kontrolle. Wir haben 22 Fähigkeiten zu Kontrolle. Das ist unsere Welt auch. Wenn wir den Geist gemeistert haben, wir haben diese Fähigkeiten auch gemeistert. Wenn wir den Geist nicht gemeistert haben, wir sind von diesen Fähigkeiten gemeistert. Und unter den 22 eben diese fünf Empfindungen, angenehme Empfindung durch Körper und durch Geist, unangenehme Empfindung durch Körper und durch Geist und neutrales Empfindung. Warum gibt es nicht Unterscheidung zwischen neutralen Empfindung von Geist und von Körper? Weil, wir haben schon erklärt, diese neutrales Empfindung nicht gemütlich und nicht ungemütlich ist nicht klar genug. Wir haben schon gegeben dieses Beispiel. In Abhidharma wird es erklärt als ein Jäger, das jagt ein Reh, das er mit dem Pfeil schon gewundet hat, verwundet hat. Und läuft hinter den blutigen Spuren, um ihn endlich zu töten. Dann kommt er zu einem Felsen, und da die Spuren verlieren sich. Dann was macht er? Er läuft um den Felsen, bis er wiederfindet, wo die Spuren fortsetzen. Genauso, wenn einer, der nicht entfaltete Sinne hat, wenn er ein neutrales Gefühl hat, Was macht er? Er sucht schnell, so schnell wie möglich ein angenehmes Gefühl. Deswegen, Chula Vedala Sutta sagt, dieses neutrales Gefühl ist unangenehm für die unentwickelten Sinnen und ist angenehm für die Sinnen, die entwickelt sind. Der angenehmes Gefühl ist angenehm, solange er dauert, und wird unangenehm, wenn es und wird mit Leiden verbunden, wenn es weggeht, solange der Geist unentfaltete Sinnen hat. Der unangenehme Gefühl wird leiden, solange es dauert, und wird dann verwandelt sich in angenehm, wenn er aufgehört hat. Und jetzt, wie wir neutrales Gefühl empfinden, indem es immer mit für die unentfaltete Sinnen ist mit Unklarheit verbunden, dann was kommt? Entweder Zerstreutheit des Geistes, der Geist sucht nach was anderes, oder er einfach nickt, oder wie sagt man? Er nickt ein. Er verliert Sensitivität. Und das, indem sie jetzt meditieren, sie eben, Meditation ist nichts anderes als diese Tendenz zu bremsen und entwickeln ein neutrales Gefühl. Mit Wissen. Neutrales Gefühl mit Wissen ist neutrales Gefühl ohne Tendenz des Geistes zu senken oder sich zu zerstreuen. Wenn Sie so machen, dann das heißt, Sie arbeiten mit Achtsamkeit und Wissensklarheit. Wenn wir nicht so machen, dann wir arbeiten eben mit nicht mit Achtsamkeit und Wissensklarheit. Nun, kein Wunder, dass wir viel Leiden erleben. So, wenn die Sinnen sich entfaltet haben, was geschieht dann? Dann die Sinnen sind nicht mehr grob, man wird nicht mehr durch Gewalt die Tendenzen des Geistes zur Betrübung bekämpfen, man mehr wird sie durch Achtsamkeit in Schach halten. Und dann der Geist wird fließig und wird sehr und bringt Frieden und Erfüllung. Der Buddha sagt, Chittam Gutam Sukhavaham, nur der Geist, das beherrscht ist durch Achtsamkeit, bringt Sukha. Sukha bedeutet wörtlich gutes Himmel. Wenn der Geist nicht gehütet ist, er bringt schlechtes Himmel, das ist Hölle. Und dann, wenn die Sinnen entfaltet sind, was geschieht dann? Der Geist ist auch entfaltet. Wenn die Sinnen nicht entfaltet sind, dann der Geist ist nicht entfaltet. Wie ich spreche jetzt von den Sinnen, von Gefühlen und von den fünf geistigen Sinnen und von den geistigen Sinnen, das heißt Achtsamkeit, Vertrauen und so weiter. Wir kennen schon Bemühung, Weisheit. Und Virya, die Bemühung, Energie. Wenn die entwickelt sind, der Geist ist entwickelt. Wenn sie nicht entwickelt sind, der Geist wird nicht entwickelt. Und was geschieht, wenn sie entwickelt sind? Auf Grundlage von Sati, wie Visuddhimagga erklärt, diese Fakultäten werden balanciert. Also Sati ist in der Mitte. Deswegen Abhidharma erklärt, Sati, Achtsamkeit, ist Sabato Badika. Sarvata Badrika. Was heißt Sabato Badika? Zu jedem Sati wird nie in Überfluss. Wenn wir zu viel Bemühung üben und in Überfluss ist, dann wir werden aufgeregt. Wenn wir zu viel Samadhi üben und Samadhi in Überfluss ist, wir werden nicken. Oder wie sagt man? Einnicken. Einnicken. Wenn Vertrauen nicht balanciert ist, und dann was geschieht? Wir werden wieder unruhig. Wenn Weisheit entwickelt ist und nicht balanciert mit den anderen, was geschieht? Man weiß, dass das alles Leiden ist, dann man sieht, wie eine saure Gurke. Man wird pessimistisch. Dann, wer ist der Retter? Diese Achtsamkeit, das in der Mitte steht und balanciert die anderen. Dann auch Freude wird nicht in Überfluss. Wenn Freude in Überfluss ist, dann wird es zu Leiden. Leiden wird auch nicht in Überfluss. Wenn Leiden ist in Überfluss, dann wird es diese Tendenz zu Gewalt. Solange die Fakultäten nicht entfaltet sind. Und wer vermeidet diese Tendenz zu Gewalt? Eben Sati. So, jetzt wie diese Gedanken gezähmt werden durch Entfaltung von Sinnen, der Buddha erklärt in Vitaka Santana Sutta. Das ist, ich glaube, in mittleren Sammlung, Nummer 20. Er sagt, wenn diese Tendenz im Geiste entsteht, zu anhaften, zu wegzustoßen mit Gewalt und zur Verblendung, dann was macht der Meditierende, der ziemlich entfaltete Fakultäten hat? Er lenkt seine Aufmerksamkeit auf andere Objekte. Wenn da in ihm Tendenz anzuhaften erscheint, er gleicht, lenkt seine Achtsamkeit an ein Objekt, das nicht nicht zulässt, dass diese Tendenz erscheint. Wenn Hass oder Ärger in ihm entstehen, er gleich lenkt Aufmerksamkeit auf ein Objekt, das es nicht zulässt. Wenn Verblendung, dann er auch gleich ändert seine Aufmerksamkeit und entweder er arbeitet mit Konzentration oder mit Wille, um Tendenz zu senken oder zu zerstreuen, zu beseitigen, dann er einfach gleich ändert Aufmerksamkeit. Das heißt, seine Sati, seine Achtsamkeit, allmählich wird kontinuierlich, wenn er so arbeitet. Und er vermeidet, bevor man in Samadhi eingeht, was braucht man unbedingt? Man braucht eine Anstrengung, das gleichmäßig ist. Solange Anstrengung nicht gleichmäßig ist, wird man nie in Samadhi kommen können. Wenn er so arbeitet mit Aufmerksamkeit, gleich ändert er Objekt, das verursacht diese Tendenzen zu entstehen und zu bleiben, dann seine Bemühung wird gleichsam, gleichmäßig. So sein Geist, Asamadhi ist nichts anderes als Zustand von gleichmäßigem Geist, das spontan bei dem Objekt bleibt. Dann wenn man so Aufmerksamkeit meistern kann, dann kann man sehr, sehr leicht lange Zeit in Samadhi bleiben und Samadhi meistern. Dann, der Buddha sagt, wenn er nicht so geschickt arbeiten kann, um die unnützlichen Gedanken oder unheilsame Gedanken zu beseitigen, dann was macht er? Nächster Schritt ist, er dann meditiert über Gefahr von diesen Tendenzen des Geistes zu anhaften bei angenehmen Objekt, wegzustoßen von unangenehmen Objekt und Verblendung bei neutralen Objekt. Das ist noch ziemlich gute Entwicklung von den Fähigkeiten, aber schon niedrigere als einfach Achtsamkeit ändern. Wenn das auch nicht geht, er bemüht sich, diese Objekte, diese Tendenzen des Geistes zur Befleckung des Gemüts fordern, versucht, sie zu vergessen, diese Objekte, die es verursachen. Das ist noch niedrigere Stufe von Entfaltung von den Sinnen. Wenn es auch nicht geht, was macht er? Er meditiert über Stillung von der Gestaltungen. Es wird in Vitaka Santana Sutta geschrieben, wenn so wie einer, der schnell geht und fühlt sich nicht wohl, seine Erlebnis ist zu grob, dann er geht langsam. Wenn er noch fühlt seine Erlebnis zu grob, dann er bleibt stehen. Wenn noch zu grob, dann er sitzt. Wenn noch zu grob, dann liegt er. So auch stillt der Meditierende die Gestaltungen und beruhigt sie. Das dauert ziemlich lange Zeit. Aber wenn das auch nicht effektiv ist, was sagt der Buddha, die letzte Stufe von den Fakultäten, von denen, der sich bemüht, ist, er beißt die Zähne zusammen und lässt nicht, dass diese Gedanken fortsetzen. Das ist dann die niedrigste Stufe von Entfaltung von den Sinnen, denen, der sich echt bemüht. Also wir sehen, je mehr die Entfaltungen, die Sinnen entfaltet sind, desto weniger Gewalt da ist. Und je weniger Gewalt, desto weniger Gewalt, desto mehr entfaltene die Fakultäten, desto mehr anwendet er Achtsamkeit und Wissensklarheit. Und das genügt für heute. Das Wesentliche haben wir erklärt. Morgen dann nur lesen wir den Rest und wir dann verbinden das, was wir erklärt haben, mit praktischen Aspekten von der Meditation. Om Mito.